werden heißen Smoothies. Okay. Und gleich mal. Achso, jetzt haben wir die Kasse aufgemacht. Das ist eine noch. Vielleicht muss das Rohr festhalten. Ah ja, das kam ich auch endlich genau. Ja, das fühlt dann bei die ganze Zeit, aber war aber nicht. Thank you.

Same here, opposed? No. How about Council? Yeah, it's a thing, it's a We still have, we still have, we might be in. Right. Oh, yes, so it's one space, so. How much is that here? They're all for 54. The 19th as well. And as a company, please, and please, and I'm Yeah. Yeah, yeah. I was keeping, I was just going to. And yet, you're not in here. No, no, no. It's happening now. Yeah. I'm going to go through, I'm going to do another one. Yeah. Okay, yeah. Well, it's really, yeah, so you Really, and you should, Oh, that's a super. So, I feel like Doing well? Yeah. Yeah. So, I'm not Really? It's cool. Yeah. Yeah. Can I call that? Oh, yeah. You see a graph? Yeah, kind of. Was für viele da oder so, okay? Yeah. Stauben oder Okay. Yeah. Das Das kannst du dann nicht mal machen. Was hat er? Kann ich jetzt mal Never had this on a favorite, this is still a year old answer. Also For her, yeah. Hallo Armin, ich bin die Mama. Okay. Corby. Is that nothing to say? Let me get this. Let's just get messages on. Let's change that. I think it's on. Die Sache ist, ich habe heute Morgen das Frühstück, ich habe deine Nachricht jetzt gesehen. Nein, ich habe heute Morgen beim Frühstück auch mehrere Brote genommen. Und diese Brote, die habe ich dann zusammengestellt. Ich habe den Käse eingepackt, damit ich sehen kann, dass. Wo kommen diese komischen Geräusche? آمین من با اون یکی که تلفن زدم اصلا صدات نمی‌رسید. الان با تلفن زدم صدات خیلی خوبه آرمین. اوکی. آرمین می‌خوام بگم که تو صبحانه که خوردی یه کمی غذا برداشتی برای ناهارت؟ یا genau das. Ich habe eine Tüte vollgepackt mit Sachen wie Käsebrot, damit ich mittags essen kann. آها. پس غذاتو برداشتی صبح با صبحانه. genau. آره، الان خوردی غذاتو؟ هنوز نخوردی؟ ich habe mein Essen ich habe einfach diese Käsebrote genommen. Aha. Genommen برای ناهارت برداشتی؟ ja genau. آها باشه. پس الان دیگه گشنت نیست؟ نه. Wie viel Kaffee hast du Abendessen? Weiß ich nicht. Jetzt 15 nach 10. 15 nach was? Es ist letzte Zeit 15 nach 10. Amin, ich schiebe mir die Leute, ich habe nicht gesagt, es ist 15 nach 10. 15 nach 10, Al-An hast du Abendessen, Kaffee hast du? Das ist in 3 bis 4 Stunden wahrscheinlich. Ah, okay. ولی تا اون موقع تو دیگه گشنت نیست؟ ich glaube nicht, aber es gibt auf der Zeit nichts zu tun, weil anders als in Hinsbeck ist es, in Hinsbeck, da mussten alle auf die ganze Attraktion, wo man sich mit beschäftigen konnte, aber jetzt ist es anders, denn jetzt ist es viel weniger, es gibt kaum was, womit man sich auf den Pausen noch beschäftigen kann und alle sind irgendwo anders. این صداها که میاد مال کیه؟ اصلا سن تی اندرن گروپن دیگه آخ اوبرنختن. آها اندرن گروپن. حالا بقیه کجا هستن؟ میدونی بقیه کجا هستن؟ Die anderen sind in Heckrause, kurja, Heckrause. Heckrause ist in Heckrause ist ja, wo ist Heckrause? Sagen Sie, you can take a seat? Ja. Aha. Was sag ich, bei Johnny Stan? Ich weiß nicht, wo alle anderen sind. Schade, Raftan, Biruni, Joy, Raftan, Yankee. Nein, wer weiß. Aha. Hey, woher Krause, bei einer Mädel, Raftan, Raftan, Joy? Ich weiß nicht, wo, ja. Hat Heckrause da überhaupt schon so weit, Mikone? Hier ist auf jeden Fall mein eigenes Zimmer und mein Zimmer. Du, du eigenes Zimmer hast du? Ich gehe da jetzt gleich hin. Ha. Bei dir, Otago, du da, du da, Otago, haben wir bei Chihas Salon. Wo haben hast du? Ich bin gerade in diesem Café, also in diesem. Ja, da ist niemand, das, ich bin nur hier, um mich hinzusetzen. Soll man den Transferleut zurückbekommen, Armin? Nimm ich von uns zu Chemie. Ja, ich bin in einem Café, ich meine im Aha. Gebäude, im nicht, nicht irgendwo, sondern im Schloss, also da oben, in dem selben Gebäude ist das so. In klein, der Eingang hatte so ein Restaurant, wo man sich hinsetzen kann, aber ganz klein. Wie tun ich so sagen, wir sind eben an, wir sagen, wir sind bei einem Festtelefon. Meine Name, ganz mit Kuram, wir sagen, wir sind bei einem Festtelefon. Okay, ich bin. Hallo? Hallo? Hallo? خوب شد زنگ‌زدی آرمین. ببین آرمین تو الان میدونی که هک رازه. تو کجا هست؟ میدونی؟ تو که بایده هستش؟ همین این صداها نمیذاره من گوش کنم تو چی میگی میشه بری یه جایی که من با چی؟ تو بیست این گبایده ولی این صداهایی که از پشت میاد من این صدا تو نمیشنوم میدونم تو بازم که تنها از بچه ها موندی که Ja, ich sitze dort, wo dieses eine kleine, wie heißt es nochmal? Ach, das ist nicht ein großer Platz, hier sind einige Stühle und Tische. Das ist nicht die Mensa, sondern darüber, da sitze ich. Ha, hallo, Cassie, tu mi bine? Nein, also, nur fremde Leute haben es sonst nicht. Hab schon, die noch was am Domalek daran mi gerdan. Die suchen mich nicht. Ich meine, ich stehe direkt dort rum beim Eingang. Jeder, der mich erhalten würde, auf der Rechte würde mich erkennen. Hey, Krause, wie du in Alonto Kojo hast? Ich weiß, dass ich im Gebäude bin. Hey, Krause, wie du in Alonto Kojo hast? Hey, Krause. Ja, weiß er wahrscheinlich. Weiß er wahrscheinlich. Alon, bei Rebacho, Hey, Krause, Kojo hast du? نمیدونی کجا هستن؟ Weißt du was, ich gehe jetzt erstmal in mein Zimmer, dann können wir weiterreden, okay? Was? Ich gehe jetzt in mein Zimmer. برو برو تو سیمای خودت ولی ببین بقیه شاید یکی کاری دارن میکنن یه پلانی هستش یا اینکه هر کسی باید کار خودشو بکنه Tut mir leid, ich weiß nicht wo die anderen sind. Die sind immer so weit auseinander. Wo soll ich wissen was die machen? آها شاید رفتن توی شهر آره؟ Nein. Chef, was fängst du schon? Wahrscheinlich sind die irgendwo in der Nähe. Aha. Was bedeutet die Nagofta? Nein, haben die nicht. Einige sind auch schon im Gebäude. Ach so. Einige sind im Gebäude, okay. Tut mir bini alle einige im Gebäude, hast du mir bini? Ja, nee, aber wahrscheinlich sind die jetzt. Ich bin unten. Ich warte hier jetzt mal hoch. Einen Moment. Ja, bitte. Wissen die, wo die Frau drin ist? Sie ist wahrscheinlich dort. Sie wird mir gleich wieder kommen. Blauer Sonnenbrille. Ein sehr langer Tag, aber jetzt in Ordnung. Sehr anstrengend heute. Yeah. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll werden müssen. Es ist ein bisschen langweilig, wenn alle auseinander sind. Es ist ein bisschen langweilig, wenn jeder sich woanders befindet und niemand weiß, wo alle sind. Ich muss jetzt erstmal auf die Suche nach irgendjemandem. Nein, kein Problem. Viel Spaß bei der Suche. Armin, du bleibst jetzt hier, ne? Ja. Warte, dann nehme ich den Schlüssel, weil ich soll auf den Schlüssel aufpassen, ja? Okay. Ja. Hallo? Hallo. Hallo? Hallo. Armin, bist du jetzt in deinem Zimmer? Ja, ich bin in meinem Zimmer. Was kann man sagen? Ja, das kann man nicht lassen, weißt du? Hallo. Hallo, Armin. Maxim. Anna, sen nasıl besleyin işte? Armin, ben yarı köyde kendim. Ja, ich, Martin war im eigenen Zimmer und ist jetzt wieder weg, aber sonst. Die Telefon wird balatar, die Leute hängen, schon viel als du es da mir. Also, ich, der Martin, der war in meinem eigenen Zimmer. Ich? Ja. Und jetzt gar nicht hast. Der hat eigentlich nur gespielt. Also in unserem, im Jungszimmer. Aha, im Jungszimmer. So, dann du, Anna, haben wir schon hast du im Jungszimmer, hast du? Genau. Wir sind alle in einem Zimmer. Aha, haben wir zu jedem Zimmer, hast du? Also, Anna, fragt mal, hast du unser Haus? Genau, nur der Martin. Der war gerade eben da. Gerade eben war er da. Hallo, Rafi. Du hast unser Tanha, hast du das? Ja. Okay. ببین آمین میخوام بگم که این سایت رو درش رو با زیپش رو ببند کفا اوکی مخش gleich wir hätten uns auch ein Schloss vielleicht kaufen sollen آره یه Schloss هم اینجا بود یکی بود تو نبودی که آره نه beim nächsten Mal werden wir es einfach kaufen باشه حالا بعد برای بعد از چه برنامه‌ای داریم das war weißt du nicht? Noch einmal Herr Krause bevorst du, die du statt da und ja, das hier bei mir darin? Könnten Sie gerne versuchen. Aber du, die Fette Zeit, schon wie doll gut, ja. Heli Biode. Eigentlich die Bernome in Nadoran, das soll die Bernome in Nadoran, die ihr vor der Zug besser, der hat sich gestochen. Telefon zu sagen, bis er so satt wie doll geschieht. Wir haben bald sowieso Ferien, da kann ich so lange schlafen, wie ich will. Was? Wir haben ja gleich sowieso Ferien, deshalb kann ich dann so lange schlafen, wie ich will. Aha, alle. Dann sind Sie alle im Hobby? Nee, das nicht. Aber nicht in WhatsApp, Chief Bekoni, Moje Baribam, Taxi, so was Bekoni? Ich habe sowieso Fotos und Videos gemacht. Ha? Ich habe sowieso viele Fotos und Videos gemacht. Außerdem, es gibt hier keinen WLAN. Videotelefonie ist nicht möglich, weil es hier kein WLAN gibt. Und wenn ich das durch die SIM-Karte mache, dann ist mein... Armin, du hast doch hier WLAN nicht. Wenn ich Videotelefonie über die SIM-Karte mache, dann ist mein Datenvolumen in kürzester Zeit aufgebraucht. Nein, und wie soll ich یار من خواست نمی کنیم یا خیلی نمی کنیم تازه تو فردا که می خواهد برگردیم یاد لازم نیست اصلا ببین ما می خواهد یه خود اونجا رو ببینیم اتاقه تا می خواهد یه خود رو ببینیم اشکالی نداره که هر چه باشه باز همین الان لایف می خواهد ببینیم oder über MMS. Na, SMS genommen, schicke live geht. WhatsApp noch ein live darüber bin ich. Ja, Imo. Ich versuch mal Imo, mal sehen, ob das funktioniert. Aber Imo, allein bei mir sein besagen, bei Imo, bei mir sein besagen. Okay. Aber nur ganz kurz, weil sonst ist mein Datenvolumen nicht klar. So, ich werde euch jetzt versuchen, über Imo anzurufen. Wasche. Tschüss. von diesem Haus noch so rausgeschaut. Sehr schön. Tschüss, Annie. Der wollte sagen, dass er bei mir. Ja. Oh, hallo. Armin. Martin ist gerade reingekommen. Hallo. Hallo. Schlattes. Kann man das nicht sehen? Die Qualität ist echt schlecht. Ist egal. Hallo. Ich muss gleich wieder gehen, ne? Okay. Armin. Ja. Könnt ihr mich nicht hören? Keine Ahnung. Wenn du rausgehst, machst du schließt auf, ja? Okay, ja. Der Schlüssel steckt in der Tür, bitte pass ja. auf. Ja, ich hab den Fall. Perfekt. Funktioniert das nicht? Mm-hmm.